aus diesem Zuhause. Wünsche meinen anderen Augen zu verstehen. Menschheit, Menschlichkeit, menschliches Leid zu leben. Die Erde sei dein Reich von dieser bösen Idee. Wurde aus uns mit